Der kleine schwarz-weiße Hund. Jonas ging wie jeden Morgen zum Bäcker, um Brötchen und eine Zeitung zu holen. Jonas war 8 Jahre alt und wohnte in einem großen Haus mit einem großen Garten. Seine Eltern waren fast nie da, weil sie viel im Ausland arbeiten mussten. Jonas war also viel alleine zu Hause und fühlte sich einsam. Er wünschte sich ein Haustier, am liebsten einen kleinen Hund, aber seine Eltern meinten immer nur: "Später, Jonas, später." Die Eltern von Jonas haben schon viel versucht, damit er sich nicht so einsam fühlt. Sie haben Betreuer für die Beschäftigung für Jonas eingestellt und sie waren mit ihm in Therapie, aber alles half nichts. Er redete fast nie und wenn, dann auch nur mit seinem Vater. Am nächsten Morgen, als Jonas sich wieder eine Zeitung und Brötchen holen wollte, hörte er ein leises Kläffen. Er schaute sich um und da sah er einen kleinen, schwarz-weißen Hund, abgemagert im Schnee sitzen. Der kleine Hund zitterte und guckte ganz traurig. Jonas schaute sich um, ob sein Besitzer irgendwo zu sehen war. Aber niemand war da. Jonas nahm den kleinen Hund in den Arm und setzte ihn in den Korb an seinem Fahrrad. Er fuhr so schnell, wie er nur konnte, nach Hause und baute dort aus ganz vielen Decken ein kleines warmes Plätzchen für den kleinen Hund, den er Nico taufte. Jonas überlegte, was er jetzt tun sollte. Er machte ein Foto von Nico und druckte es ganz oft aus und schrieb darunter: "Hund gefunden. Wenn der Besitzer dies hier liest, bitte melden unter der Nummer 43765192939. Jonas hoffte, dass sich niemand meldete. Und nach einer Woche hat sich auch niemand gemeldet. Und Jonas behielt Nico. Jonas kaufte am gleichen Tag noch alles ein, was Nico brauchte. Futter, Hundekorb, Näpfe, Hundedecke und vieles mehr. Am Nachmittag stand der erste Besuch beim Tierarzt an. Nico war aber voll brav. Der Arzt fragte, warum Nico so abgemagert war. Und Jonas erzählte ihnen, wie er Nico gefunden hatte. Der Arzt fand es super von Jonas, wie er Nico aufgenommen hatte. Jonas fühlte sich das erste Mal total super und er wurde das erste Mal in seinem Leben gelobt. Der kleine, schüchterne junge Jonas kümmerte sich immer um ihn. Der erste Gang am Morgen war zu Nico, um ihm Essen und Trinken zu geben. Danach gingen die beiden zusammen spazieren, Brötchen und eine Zeitung holen. Der Bäcker traute an diesem Tag seinen Augen nicht. Er sagte zu Jonas: "Wen hast du denn damit?" Jonas erzählte es ihm und sie unterhielten sich sehr lange. Das war das erste Mal, dass Jonas mit einem Fremden redete. Sonst redete er nur mit seinem Vater und das auch nur sehr selten. Als er nach Hause ging mit Nico, waren seine Eltern da. Sie schauten sich die Bilder im Flur an, die Jonas von Nico und sich aufgehängt hatte. Jonas' Vater war total stolz auf ihn, aber seine Mutter meinte: "Der Hund muss weg, er macht nur Dreck." Jonas rannte mit Nico in sein Zimmer und fing an zu weinen. Jonas' Vater ging in sein Zimmer, um mit ihm drüber zu reden, und die Mutter ging einkaufen. Im Supermarkt traf sie den Bäcker aus dem Dorf. Sie unterhielten sich und der Bäcker erzählte ihr, wie glücklich Jonas war und wie er aufgeblüht ist. Jonas' Mutter merkte, wie stolz der Bäcker auf Jonas war. Als sie wieder nach Hause kam, lief ihr schon Jonas' Vater entgegen. Er hielt ihr einen Brief entgegen und darauf stand: "Mama und Papa, ich kann nicht ohne Nico. Er ist mir echt wichtig geworden und ein Leben ohne ihn kann ich mir nicht mehr vorstellen. Macht euch keine Sorgen, ich komme zurecht. Euer Jonas." Jonas' Mutter brach zusammen und als sie wieder aufwachte, stand schon die Polizei im Wohnzimmer und war dabei, sich zu verabschieden. Jonas' Mutter fragte ihren Mann, wie es weitergeht, und ihr Mann erklärte, dass die Polizei Jonas sucht. 3 Wochen lang passierte nichts, aber dann kam ein Anruf. Es war Jonas. Jonas fragte, ob sie ihn abholen können, aber nur, wenn Nico bei ihm bleiben darf. Jonas' Mutter fing an zu weinen und sagte: "Ja, er darf bei uns bleiben, Hauptsache dir geht es gut." Sie holten Jonas ab und als Jonas sich erstmal aufgewärmt hatte und sich um Nico gekümmert hatte, setzten sie sich vor den Kamin und redeten über alles. Am Abend, als Jonas im Bett lag, war er sehr glücklich, weil Jonas' Eltern ihm erzählt haben, dass sie nicht mehr so viel im Ausland arbeiten, da sein Vater der Chef geworden ist. 7 Jahre später, an seinem 15. Geburtstag, bekam er noch einen zweiten Hund, den er Niki nannte. Und es dauerte dann auch nicht lange, bis er Welpen bekam. Jonas war nach 7 Jahren ein sehr selbstbewusster Junge und hatte sehr, sehr gute Noten und viele Freunde. Durch Nico hat sich sein ganzes Leben verändert und sie blieben ihr Leben lang zusammen.